Ja, mit dieser Alliierten-Geschichte haben wir ja nun zum Beispiel auch schon gesehen, dass nicht nur Statistiker und Planungsbürokraten Zugriff auf unsere Daten kriegen können. Die Regierung will ja zum Beispiel noch in diesem Jahr die sogenannten Sicherheitsgesetze verabschieden und dann werden vermutlich noch ganz, ganz andere Kreise Zugang zu unseren Daten bekommen. Da ist zum Beispiel dieses geplante Zusammenarbeitsgesetz, nach dem sind die Behörden dazu verpflichtet, personenbezogene Daten weiterzuleiten, und zwar an den Verfassungsschutz oder die Geheimdienste und das BKA, wenn diese sie dazu auffordern. Und wir haben das mal so ein bisschen durchgespielt und ein kleines Hörspiel produziert, das wir Rasterfahndung genannt haben. Berlin. Heute Mittag gegen 13.15 Uhr ist der Berliner Politiker Karl Eberhard, CDM, kurz nach dem Verlassen seines Hauses im Stadtteil Zehlendorf Opfer eines Überfalls geworden. Er wurde durch mehrere Schüsse in die Beine schwer verletzt. Nach seinen Aussagen benutzten die Täter einen PKW der Marke Honda zur Flucht. In einer ersten Stellungnahme verurteilte der Sprecher der christdemokratischen Mitte die... Verstärkt zu überprüfen sind alle PKW der Marke Honda, Farbe Silbergrau, mit Berliner Kennzeichen. Allgemeine Verkehrskontrolle. Ihre Ausweis- und Warenpapiere bitte. Ja, Moment bitte. Hier, bitteschön. Danke, einen Augenblick. Überprüf doch mal diesen Honda hier. Müller Monika, geboren 24.16.1953 in Wiesbaden. Wohnhaft in Berlin 65, Seestraße 150. Polizeiliches Kennzeichen Bertha-Ulrich-Julius 35. Einige Kilometer weiter im Landeskriminalamt. Hier werden im sogenannten ISVB, dem Informationssystem für Verbrechensbekämpfung, in Sekundenschnelle die Daten überprüft. In Berlin wird Monika M. weder gesucht, noch steht sie unter Beobachtung. Ergebnis negativ. Bei positiv erfolgte jetzt die Festnahme. Gleichzeitig werden die Daten im Bundeskriminalamt überprüft. Über das Datenverbundsystem hat das Landeskriminalamt Kontakt zum BKA. Anfrage über das sogenannte System PIOS, Personen, Institutionen, Objekte, Sachen und über das System PIOS-APIS. Der Arbeitsdatei PIOS Innere Sicherheit. Auch hier Ergebnis negativ. Monika M. hat bisher noch keine Minute gewartet. Nee, Karl, die ist nicht zur Fahndung ausgeschrieben. Aber frag sie doch mal, woher sie kommt und wo sie war. So, bitteschön. Hier haben Sie Ihre Papiere zurück. Wo waren Sie denn heute Mittag um 13 Uhr? 13 Uhr? Moment mal. 1 Uhr. Da war ich im Schaufenster des Westens. Das kann ich sogar beweisen. Ich habe nämlich noch einen Kassenbon dabei. Alles in Ordnung. Auf Wiedersehen und eine gute Fahrt. Dankeschön. Diese Angaben wandern jetzt in eine Datei, die eigens wegen dieses Anschlags angelegt wurde. Das Spurendokumentationssystem. Nennen wir es SpuDoc EBI. Und weiterhin in das ISVB, das Informationssystem für Verbrechensbekämpfung, den Berliner Polizeicomputer. Und zwar nicht nur Ihre Daten, sondern auch alle anderen 80.000, die an diesem Tag überprüft wurden. Gleichzeitig werden diese Daten vom Bundeskriminalamt an das NADIS, das Nachrichtendienstliche Informationssystem des Verfassungsschutzes, weitergeleitet. Berlin. In den frühen Morgenstunden wurden heute in Lichtenrade zwei Männer festgenommen, die im Verdacht stehen, vorgestern den Berliner Politiker Karl Eberhard niedergeschossen zu haben. Hey Karl, gib mir noch mal die Akte von vorgestern rüber. Meinst du die mit dem Juwelendiebstahl im Schaufenster des Westens? Die ist noch nicht fertig. Wir haben heute eine Täterbeschreibung gekriegt und rastern jetzt erstmal alle Daten durch. Sieh mal, hier haben wir jemanden. Die war zur Tatzeit im Schadew. Monika Müller, 24.10.53, geboren in Wiesbaden. Wohnt Seestraße 115 in Wedding. Schick doch mal den Lehmann los. Mal sehen, ob die das nötig hat. Monika M. hat mit dem Kaufhausdiebstahl nichts zu tun, wie die Kripo schnell herausfindet. Aber ihre Daten sind die nächsten 10 Jahre in den polizei- und nachrichtendienstlichen Computersystemen gespeichert. Die Daten der übrigen 80.000 Personen, die wie Monika M. in die Kontrolle geraten waren, bleiben noch für mindestens 6 Monate im Computer. Monika M. hatte noch keinen maschinenlesbaren Personalausweis. Den gibt es jetzt ab 1. April. Allerdings noch nicht in genügender Menge und von daher wird es noch einige Zeit dauern, bis dann der Traum von Bürokraten und Polizisten sich erfüllt. Dann kann das ganze Verfahren nämlich wesentlich beschleunigt werden. Es können dann nämlich 5-mal so viele Leute in derselben Zeit kontrolliert werden, wie das eben dargestellt worden ist. 9. Februar. Der Senat der Stadt Lübeck untersagt ein Treffen von Volkszählungsboykottinitiativen. Begründung, die öffentliche Sicherheit sei gefährdet. 23. Februar. In Solingen werden erstmals Flugblätter beschlagnahmt. Grund, Aufruf zu Ordnungswidrigkeiten. 24. Februar. Die Staatsanwaltschaft Bonn fordert die Aufhebung der Immunität von 6 grünen Bundestagsabgeordneten. Die 6 hatten Werbeplakate des Statistischen Bundesamtes mit Boykottparolen übersprüht. 4. März. Bundestagspräsident Jenninger, CDU, lässt Infotelefonanschlüsse der grünen Bundestagsfraktion sperren. 20. März. Der Verwaltungsgerichtshof München verbietet eine Fobo-Veranstaltung der Grünen in der Augsburger Kongresshalle. 23. März. Erbach. Die Post hält 3.300 Wurfsendungen mit Fobo-Informationen des Odenwälder Friedensforums zurück. 25.3. Der politische Staatsschutz in Berlin erhält in Zukunft die Daten von Boykotteuren. Die Aktion nennt sich Schleife über den Staatsschutz und soll nach Angaben von Innensenator Kevenich anonym verlaufen. 15. April. Das Niedersächsische Landesverwaltungsamt leitet ein Bußgeldverfahren ein gegen Klaus Eschen, den Vorsitzenden des Republikanischen Anwältevereins. Klaus Eschen hatte in einem Taz-Interview die Volkszählung als verfassungswidrig bezeichnet. 22. April. Die Stadt Bonn verlangt 8.400 Mark Bußgeld von jedem Mitglied der grünen Bundestagsfraktion. Dadurch würde die Stadt insgesamt 200.000 Mark einnehmen. Die Grünen hatten ein Fobo-Transparent im Bundestag entrollt. 25. April. In München wird eine Straßentheateraktion aufgelöst. 25. April. Die Bundesgeschäftsstelle der Grünen in Bonn wird von der Polizei durchsucht und 1.000 Faltblätter beschlagnahmt. Vorwurf, Aufforderung zur Sachbeschädigung. 30. April. Weitere Durchsuchungen und Beschlagnahmungen. Betroffen sind Büros der Grünen in München, Trier, Nürnberg, Augsburg und Fürth. 1. Mai. Berlin. Das Volkszählungsboykott-Informationsbüro im Mehringhof wird durchsucht und Material im Wert von 5.000 Mark beschlagnahmt. 3. Mai. Berlin. 6 Volkszählungsgegner werden vorläufig festgenommen und erkennungsdienstlich behandelt. Sie hatten Informationsmaterial zum Volkszählungsboykott bei sich. 11. Mai, Aachen. Die Polizei durchsucht die Räume der Grünen im Rathaus, außerdem das Grüne Parteibüro, ein Bürgerbüro in Gallenkirchen und die Druckerei der Stadtzeitung Klenkes. 6. Mai, in Darmstadt werden 6 Bücher gegen die Volkszählung auf den Index gesetzt. Das versteht unser demokratischer Rechtsstaat wohl als seinen Beitrag zur Erhöhung der Akzeptanz der Volkszählung.